Ami Go Home von Klaus Bulert. Rundfunk der DDR. You see, I won't start like that, sorry. And again. This is GDR Radio. 3, 4. Radio GDR. And again. Ici. 3, 4. La radio de la RDR. Sorry. Rundfunk der DDR. You see, I won't start like that, sorry. And again. This is GDR Radio. 3, 4. Radio GDR. And again. Ici. 3, 4. La radio de la RDR. Sorry. Rundfunk der DDR. You see, I won't start like that, sorry. Ich weiß ja nicht, ob ich so anfangen kann. Aber das war am 2. April. Ganz genau. Der 2. April 73. Hab ich sozusagen jetzt wieder vor Augen, ganz direkt. Damals bin ich öfter mal rüber in den Osten. Ja, und das war auch so ein Tag. Hatte ich also auch eine Verabredung. Aber erst später abends, so gegen 10. War ein Montag, genau. Bin aber dann schon nachmittags rüber. Ja, das hat sich so ergeben, dass ich manchmal Leuten geholfen hab im Osten, die rüber wollten nach West-Berlin. Meine Eltern sind ja selber weg damals, noch vor der Mauer. Nee, Geld hab ich nie genommen für sowas. Das hatte immer andere Gründe. Was für welche? Puh, weiß ich, naja, die Musik zum Beispiel. Rundfunk der DDR. This is GDR Radio. 3, 4. Radio GDR. And again. This is GDR Radio. Radio RDR. Der Mann in der leeren Wohnung, der in ein Diktiergerät spricht, beim Durchsehen diverser Schuhkartons. 1, 2, 3, Test. 1, 2, 3. Das Geräusch eines Transistorempfängers, Marke VEB Sternradio, und die geschult heitere Sprecherstimme aus dem Funkhaus in der Leperstraße. So singt's und klingt's im Vogtland, wiederholt der Mann am Diktiergerät, der aufsteht, den Mantel anzieht, sich dann doch wieder bückt, eine Medaille aus dem Karton zieht, am schwarz-rot-goldenen Band. Aktivist des 7-Jahr-Plans 72 steht drauf, mit Hammer und Ehrenkranz. 1972, Mensch. Mensch ist ein Jahr alt, sagt der Mann ins Diktiergerät, was man nicht alles kriegt. Ja, kriegt man alles, wenn man nur lang genug lebt. Das Geräusch des Transistorradios auf 94,5 Megahertz. Na tschüss. Nee. Der Mann, der ausschaltet, Medaille und Radio zurücklegt in den Schuhkarton. Ihr bleibt besser hier. Muss der Demokratischen Republik nicht noch mehr Schaden zufügen. Der Mann, der das Diktiergerät in die Manteltasche steckt, zur Tür rübergeht, dann den dunklen Hof entlang auf die Straße. Der in den Wartburg steigt, zum verabredeten Treffpunkt fährt. Hotel Stadt Berlin, Alexanderplatz. Leipzig Schichte. Die gibt's doch immer. Der Typ, den ich da treffen wollte, an dem Abend im April. Also, Quatsch, das erste Mal hab ich den in der kleinen Melodie getroffen. So Anfang März muss das gewesen sein. Kleine Melodie, naja. Das klang so richtig nach Osten. Hat mir aber gut gefallen damals. Und das war so ein Innenladen unterm Friedrichstadtpalast. Nee, nicht der neue. Nee, das war noch der alte Palast. So eine Art Jazzkeller war da drunter, so ganz niedrig, die Decke meine ich. Und dann eine ganz kleine Minibühne und auf der kleinen Bühne, da haben die Musik gemacht. Jazzkonzerte eben oder Rock, auch nachgespielte Sachen, Jimi Hendrix und so. Ja, manchmal auch was Experimentelles. Jedenfalls hat genau der Typ an dem Abend da Gitarre gespielt. Laut und echt stark war das. Im Auto unterwegs zum Alex. Schnitt. 22.07. Meine Damen und Herren, das war der Wetterbericht des Geodätischen Instituts Potsdam und jetzt gute Unterhaltung. Made in GDR. 22.07. Na dann. Der Sprecher im Autoradio, der MDRA ankündigt. Musik, das revolutionäre Arbeiterlied. Aber davor noch was Lokales sagt, mit tollen Abkürzungen. Made in GDR und einer Glosse über die Steigerung der Pro-Kopf-Produktion von Schweinefleisch. Aber jetzt, wie jeden Montagabend, wie immer montags, liebe Hörer, und zunächst das Lied von der Wurst am Stängel. Ach du lieber Herr Gesangsverein, die Wurst am Stängel, sagt der Mann ins Diktiergerät, bevor der Sender mit dem begabten Chor der Kampfgruppe knisternd in einem Sendeloch verschwindet. Umschalten. Diese Woche schon gelacht, liebe Hörer, na gut. Ist doch schon mal gar nicht schlecht, oder? Jedenfalls sieht der Ami also zwei Fobos, hält an und fragt die beiden nach dem Weg. Auf Englisch natürlich. Die Fobos machen wichtige Gesichter und verstehen Bahnhof. Versucht's der Ami mit Französisch, Achselzucken. Auch mit Spanisch läuft er ins Leere. Schließlich ein letzter Versuch, Russisch, nichts. Nachdem der Ami endlich weitergefahren ist, meint der eine Fopo zum anderen, der kann aber viele Sprachen. Na und? Sagt der andere. Hat's ihm was genutzt? Er sagte, Amigo. Oder vielleicht hat er es auch nicht gesagt. Vielleicht hat er gesagt, steig ein oder cold. Es war April, Nacht mit Bodenfrost. Sicherlich hat er seine Hände gerieben und einen anderen erwartet. Oder andere, eine ganze Gruppe vielleicht, aber andere jedenfalls. Und mehr. In seiner Wut hat er die alten Hinterreifen des Chevy getreten und dabei das Wort ausgespuckt, alone. Fort. Steig ein, hat er gesagt. Steig ein. Hey, der Mann, der auf der Seite liegt, hey. Im Kofferraum des Chevrolets, mit angezogenen Beinen. 1, 2, 3, Test. Test. 1, 2, 3. Berlin-Oststadt einwärts. Kilometer 12. Der Mann, der in das Diktiergerät spricht, seinen Kopf zurücklegt auf die Uniformjacke, US Army. Dann weiterspricht. Berlin-Ost, immer noch, kurz nach 11. Hey! April 2nd, 19. Steh auf! Steh auf und steig ein. Ja, schon dunkel. Hey, amigo! Er sagte... Hey! Go home! Verrücktes Englisch im April. Nächster Morgen, 6.30 Uhr, 3. April. Die MPs, die aufstehen, in der Militärbaracke, die noch einen Schluck Kaffee trinken und die Stühle wegschieben. 6.30 Uhr sagen. 6.30 a.m., die Helme in der Hand, auf die Friedrichstraße treten. Get the fuck out of here. Bloß raus. Haar, jugendlich glatt gekämmt. Der weiße Schlagbaum hinter der Kontrollbaracke. Drei deutsche Polizisten auf der anderen Straßenseite, die grinsen, weitergehen. Richtung Checkpoint Charlie. Das Schild, Aufschrift, You are leaving the American sector. Schnitt. Hey. Amigo. Er sagte, hey. 10 nach 11. Sagte er, Amigo. Hörte anders, als ich dachte. Verrücktes Englisch im April. Burning of the Midnight Lamp. Das war ein echt starker Song von Hendrix damals. Und wenn ich jetzt nicht irre, kam da auf der Electric Ladyland raus, oder? Mit Schmitschel an den Drums und Noel Redding Bass. Naja, jedenfalls hör ich genau den Song an dem Abend in der kleinen Melodie. Ich bin dann rüber in der Pause zum Tisch, wo die Musiker alle saßen. Besser krieg ich's nicht hin, hat der Gitarrist gleich gesagt. Ist eben Hendrix und mehr als üben kannst du auch nicht. Eine Woche später hab ich ihm dann die Electric Ladyland mit rübergebracht. Geschenk von mir zum Üben, hab ich gesagt. Chevrolet, die Nacht. About Midnight. Wieder die Nacht davor, 2. April. Der Chevrolet am Straßenrand. Der Fahrer, der die Kassette in den Rekorder schiebt, zuhört, raucht, der wartet. Der Mann, hinten im Kofferraum, der sich auf die linke Seite dreht, seinen Mantel auszieht, sich dann zurückdreht, den linken Arm in die Uniformjacke steckt. 2. April, Nacht. Na komm schon, sich wieder dreht, verdammt, nach links, den rechten Ärmel findet, schließlich auf dem Rücken liegend die Jacke zuknöpft, so. Der Mann, der sich zudeckt mit dem Mantel, das Diktiergerät aus der Tasche nimmt, 2. April sagt, Nacht. Nacht. Mit Bodenfrost. Er hatte mich gesehen, ich war also da. Oder besser gesagt, war ich fort. Denn es hatte beträchtliche Zeit gedauert, die Strecke zwischen den beiden Autos zu schaffen, Und nun lag die Dunkelheit wie ein Tunnel dazwischen, vor dem ich auf Knien und Handflächen gestützt hockte und fort war, ohne im Mindesten mein Ziel erreicht zu haben. Ich war lediglich ein paar Stunden in Bewegung gewesen, allein und in Dunkelheit. Es war genau diese nächtliche Vorwärtsbewegung von Auto zu Auto gewesen, die mir notwendig erschien, nach der langen Wartezeit dort im Graben an der Landstraße, wo ich die Augen zu den Sternen gerichtet auf den Rücken gelegen hatte. Schnitt. Stopp. Er hatte nicht gestoppt. Rollte langsam vorbei. Zwei Schotterstücke waren darüber geflogen, aber er war es. Ist es gewesen, weil wir ihn erwartet hatten. Jeder macht sich etwas vor auf seine Art und in diesen Momenten sentimental oder vielleicht das Gegenteil davon, aber... Aber jetzt, wo endlich Schluss war damit, hätte ich nicht weiter da auf dem Rücken liegen wollen, um der anderen, die mit mir auf dem Rücken lag, dort, wahrscheinlich vermutete ich sie hinter mir. Schade, dass es vorbei ist, zuzuflüstern. Also besser, ihm nach, dem im Auto. Wortlos, ohne Gruß, im Graben auf allen Vieren. You are entering the American sector. Schnitt. Das Schild am Checkpoint Charlie, nächster Morgen. Die MPs, die stehen bleiben, ihre Helme festziehen, Panzergeräusch hören, von drüben, vom Osten. Die MPs, die Kiss My Ass sagen und rübersehen zur anderen Seite. Die drei Polizisten, die ebenfalls stehen bleiben, im Westen, korrekt vor der weißen Markierung. Mann, bin ich schlaff heute, sagt einer der Polizisten. Und denn schon moins Theater mit den Russen. Vor ihnen der Strich, teilt die Friedrichstraße. Ruf mal an. Die Posten hinter der Mauer im Grenzturm, die rübersehen, aus dem Osten. Quatsch. Quatsch. Ihn so ein bisschen Heißluft gleich anrufen. Die mit Ferngläsern die Polizisten im Westen beobachten. Näher kommendes Panzergeräusch. Die Amis bleiben hochruhig, oder? Die MPs, die über die Friedrichstraße gehen, beide. Rüber zur Mauerstraße, dem Jeep nach, der von drüben kommt, durch den Checkpoint an der alten Drogerie Adler vorbei, auf den Ascheplatz biegt. Stopp. Blickte auf seinen Mund wie in einer Halluzination. Nichts. Was machen die eigentlich da drüben im Dreck, die MPs? Na, wat schon. Na, wat schon. Vertreiben sich die Zeit, die Amis. Kontrollieren die eigenen Leute. Die drei Polizisten, die rübergehen zur Mauerstraße, dem Jeep nach, der jetzt an der Drogerie parkt, mit offener Fahrertür. Der Fahrer, in Uniform, US Army, der rausspringt aus dem Jeep. Und was ist mit den Russen? Fragt der Polizist weiter, während die MPs einsteigen, das Auto durchsuchen. Die Russen, die müssen stillhalten, für Mächteabkommen. Verstehst du? Amigo, ja. Hätte er sagen können, dort, wo der Tunnel im Licht seiner Scheinwerfer auslief, wo er jetzt stand, auf den anderen gewartet hatte oder eine ganze Gruppe anderer. Amigo, oder vielleicht war es auch nur etwas gewesen, das seine Lippen gerundet hatte, wenn es ausgesprochen war. Was hatte ich denn schon gesehen, da wo das Licht der Welt mich erblickte? Sein Auto war mir unbekannt. Erstaunlich, das weiß ich jetzt, aber ich hatte früher keine Gedanken an Autos verschwendet. Dort. Den Gedanken drehte ich meinen Kopf in die Richtung, aus der ich kam. Warum auch, ich hatte mich darauf konzentrieren müssen, auf andere Art vorwärts zu kommen, wäre nicht einmal auf die Idee gekommen, es beim fremdartigen Namen zu nennen. Früher Chevrolet. Schnitt. Und 2 Wochen später durfte die Band nicht mehr auf die Bühne. Der Auftritt war abgesagt. Erstmal ohne Begründung. Die wurden dann alle vorgeladen, ganz offiziell und schriftlich. Uns ist bekannt geworden, dass sie bei einem Konzert und so weiter und so fort. Auftrittsverbot. Wie das eben immer so lief damals. Die haben denen vorgeworfen, die Hymne des Klassenfeindes wäre unerlaubt und bei einem öffentlichen Auftritt gespielt worden. Hat der Hendrix übrigens auch gemacht bei seinen Konzerten. Und genau das war Gesprächsthema den Abend. Genau über so eine Art von Protest wollten die von der Band was wissen. Weil ich hatte mich mit ein paar Leuten von EFN, was bei uns in West-Berlin drüben die Radiostation für die US-Army war, in der kleinen Melodie verabredet, in dem Club also. Die Amis saßen dann mit am Musikertisch und um Mitternacht nahmen die einfach ihre Biergläser, standen auf und sangen die Stars and Stripes unter dem Motto, so machen wir's und det im Osten. Steh auf und steig ein! 6.50 Uhr morgens. Wieder der Parkplatz am Checkpoint. Der Jeep, der in Richtung Kochstraße fährt, die MPs, die breitbeinig im Brikettstopp stehen, dem Jeep nachsehen. 10-7. Das Geräusch des russischen Panzers. What time? Der linke Arm, der sich streckt. Sorry? Die Uhr herausschiebt unterm Ärmel der Uniformjacke. Well, oh thanks. Der linke Arm, der sich jetzt auf einen Militärchevrolet richtet. That's the one, over there. Der Chevrolet, der hinten an der Hauswand parkt. Check it out, sagt der Sergeant, der rübergeht, der sich bückt, übers verdreckte Nummernschild wischt. US Army, linke Hand am Schlagstock. Fragt, seit wann die Karre hier steht. Midnight, sagt der andere. About midnight. At 12:30. Blättert die Listen durch von gestern Abend. Checked at 12:30. Die 3 Polizisten, die jetzt rüberkommen vom Kontrollpunkt. Probleme, Kollegen, die zusehen, wie die beiden MPs den Chevy öffnen. Dachten, wir schauen mal rüber. You know? Panzergeräusch von drüben. Die offene Fahrertür. Stinkt ja wie ein Fischgutter, eure Karre hier. Die MPs, die nicken, die im Kofferraum Fischreste aus einer Zeitung wickeln. Böcklinge. Ne Wette, die sind von drüben. Na, guck dir das Papier an. Der Sergeant, der die Zeitung glatt streicht, dann hochhält. Neues Deutschland, fett gedruckt und klein oben drüber. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. 1, 2, 3, Test. Chevrolet. Chevrolet. Jetzt habe ich es wohl gesagt, wie es gesagt werden muss. Überzeugend und selbstverständlich über den runden Tisch gebeugt. Und genau so, als wäre es schon immer Teil meiner ganz persönlichen Geräuschsammlung gewesen. Chevrolet. Oder was als Geräusch sicher noch beeindruckender gewesen wäre, Chevy. Chevy. Aber solche Dinge wollte ich mir für später aufheben. Dann, wenn es Sinn machen würde. Jetzt machte es noch keinen Sinn. Schnitt. Der linke Arm des Sergeant, der sich am Morgen des 3. April auf den Chevrolet richten wird. That's the one. Over there. Arrival? Wird er fragen. Arrival? Midnight, about midnight, antwortet ihm der andere MP. Dann morgen früh. Wird in der Liste blättern dabei. Wird dann den linken Arm des Sergeants sehen, der kurz danach die Zeitung hochhält und bereits die Fischreste ausgewickelt haben wird. Aus dem Paket im Kofferraum. Aber jetzt liegt neben dem Paket noch der Mann. Mit angewinkelten Beinen. Nachts. In der fremden Uniform unter seinem Mantel. Mit dem Diktiergerät in der Hand. Spricht. Nichts. Augen hoch in die Sterne. Nichts! Schluss jetzt! Der Fahrer vorn im Chevrolet, der die Kassette wechselt, vorn. Der zuhört und raucht. dann die Lippen bewegt hinter der Scheibe. First fret F, second fret F sharp, G flat, third G, sagt, den Tape-Recorder weiterspult. Third G. Wieder der Stimme zuhört, dann den Takt schlägt mit der linken Hand aufs Lenkrad. One, two, three, four. One, two, three. One, two, three. Losfährt, Richtung Friedrichstraße. Nichts. Nie. Schnitt. A, die Frau bei der Ausreise. Die A, die gleichzeitig am Straßenrand neben dem Auto, dem Wartburg steht, mit dem Reservekanister in der Hand. Die das Bremslicht zieht des Chevrolets, der in der Kurve verschwindet, mit dem Mann im Kofferraum. Good luck. Sich dann allein in den Wartburg des Mannes setzt. Spring an, verdammt! Schnitt. Den Motor dann startet, B1 statt einwärts, kurz vor Mitternacht. Die A, die ihre linke Hand vom Steuerrad nimmt, an der Hand riecht, das gibt's doch nicht, denkt die A. Bückling, das riecht immer noch nach Bückling. Angelt in der Tasche nach dem Passierschein mit dem Tagesvisum, die dann losfährt, vor Mitternacht Bahnhof Friedrichstraße erreichen will, wegen der Ausreise zurück in Westen. Schnitt. Die A bei der Einreise am Tag vorher, 2. April, mittags, Grenzübergang, Friedrichstraße. Sehr geehrter Herr, denkt die A. A, die den Feuilletonteil der FAZ mit einem kleinen lustlosen Tritt hinter sich bringt, vor der Grenzkontrolle steht, am Bahnhof Friedrichstraße. A, die Arschloch, denkt. Du, ach was, und... Schade um die schönen Bäume, wirklich. Wortgeschiebe das alles, und die müssen's Papier dafür liefern. A, die sich bückt dabei, nach dem Zeitungspapierknäuel, Segelflugzeuge sieht, die leise vorübergleiten, wispernd über Bäumen, grün vor blauen Himmeln, die denkt, sehr geehrter Herr, ich sitze hier im kleinsten Raum meiner Wohnung und habe Ihre Kritik vor mir, gleich werde ich sie hinter mir haben. Wer verdammt nochmal hatte das? Ach, egal. Egal. Ändert sowieso nichts. Sehr geehrter Herr, die A, die das ideologische Ärgernis in ihrer Hand ansieht, die Zeitung ganz weit hinten an ihrem ausgestreckten rechten Arm zerknüllt. Sehr geehrter Herr, ich halte Ihre letzte Kritik, oder was davon noch übrig ist, von mir, weit weg von mir, wenn Sie das beruhigt, oder besser gesagt beruhigt's mich noch viel mehr, halte sie überm letzten westlichen Papierkorb vor besagter Grenze, die ich ebenfalls gleich hinter mir haben werde. A, die sich umdreht nach dem Hinweisschild. Übergang 1 für Bürger Westberlins. A, die... Vorsicht, denkt. Vorsicht ist die Mutter des K.O., die dann Brecht denkt, den Rest der Zeitung sieht im Papierkorb, der zwecks Vermeidung von Einreisekomplikationen dort zurückbleibt. Es geht auch anders, aber so geht's auch. Die wollten 25 Mark West für einen Eintritt und dafür gab's unnötige Taschenkontrollen nebst Befragungen durch Ilse Koch und andere nette Kollegen vom Ministerium des Innern. Die A, die sich nach Grenzübertritt dann doch wieder eine Zeitung kaufen wird am Kiosk Schiffbauerdamm, weil eine Frau soll immer das tun, wozu sie Lust hat. A, die nicht mehr an Brecht denken will, nach dem Magazin fragt am Kiosk. Magazin ist aus, was dachten Sie denn? Ich dachte, ich kauf eine Zeitung da drüben, das dachte ich. Na, dann probieren Sie die mal, die sieht zwar aus wie eine Zeitung, ist in Wirklichkeit aber ja keine. Das hier ist bei uns ein Organ. Deutschland stand vorne drauf und dann auch noch Neues. Sogar ein Zentralorgan. Tippt mit dem Finger aufs Kleingedruckte. Proletarier aller Länder, vereinigt euch, kursiv. Ach du lieber Marx. Naja. Naja, zum Einwickeln kommst du mir gerade recht. Jetzt. Aber er war es. Ja. Gewesen ist er es. Weil wir ihn erwartet hatten. Jeder auf seine Art. Zerrissen zwischen Hören und... Ein Zeitzeichen antwortete aus der Dunkelheit. Hinter der Heckscheibe. Piep, piep, piep. Stopp. Ja! Jack? Checkpoint Charlie, 7:30 a.m. Wieder am nächsten Morgen. Hey, Jack. Die beiden MPs, die den Kofferraum des parkenden Chevrolet ausräumen. Get the shit over here. Die drei Polizisten, die sehen, wie die Fischreste und das neue Deutschland in Plastikbeutel fallen. Wie spät? Die Polizisten, die auf ihre Armbanduhr schauen. 7:30. Die übers Frühstück reden. Eine halbe Stunde noch. Mensch, denken die Polizisten, die den Blutfleck sehen auf der Uniformjacke. Die Jacke auf dem Rücksitz, Aufschrift US Army, drei Tapes daneben. Der Sergeant, der die Jacke vom Rücksitz nimmt, sie durchsucht, den Blutfleck betrachtet, dann die drei Tapes in den Plastiksack steckt. Jack? Das dritte noch einmal herausangelt. Did you see that one, Jack? Seinem Kollegen die Beschriftung auf der Kassette zeigt. Not yet. Wow, for the guitar. Let's listen. The Guitar Institute of Technology presents The Accelerator, an instruction tape series for guitar players. Tape 1. The Theory Fingerboard Connection. Der Sergeant, der grinst, all right sagt, mit dem Kopf nickt. That's your stuff, man, isn't it? Let's jam. Based on the author's experience over the years dealing with thousands of aspiring guitarists in seminars and at the Guitar Institute of Technology, it has become increasingly clear that the single greatest handicap facing a student of the guitar is an unfamiliarity with the common language of music. The common language of music. The common language of music. This is not knowing the names of the notes, their scale step numbers in all keys and their location on the staff and on fingerboard. Students don't know, for example, what the third of G is, and by the time they figure it out, the tune has left them behind. By the time they figure it out, the tune has left them behind. Der Sergeant, der grinst, das Band wieder in den Kassettenrekorder des Chevrolet schiebt. Ein Zeitzeichen antwortete aus der Dunkelheit. Schnitt. Hört anders, als ich sah. Träumte anders, als ich dachte. Nichts. Der Typ an der Gitarre wurde dann nochmal vorgeladen, paar Tage nach dem Auftrittsverbot von der Staatssicherheit. Ach, der hatte schon vorher immer mal Schwierigkeiten gehabt im Osten. Bei dem ging das schon Mitte 68 beim Prager Frühling los damals. Und dann bei der Vorladung haben die dem gleich gesagt, Junge, das war deine letzte Chance. Entweder arbeitest du jetzt für uns und zeigst damit deine positive Haltung zum Arbeiter- und Bauernstaat, oder du wirst hier Friedhofsgärtner. Bei uns kommst du jedenfalls auf keinen grünen Zweig mehr. Das Witzige war, dass der Typ das ganze Gespräch bei der Stasi mitgeschnitten hat. Mit so einem kleinen Kassettengerät in der Tasche. Und die haben nichts gemerkt. Schnitt. Die A immer noch auf der Friedrichstraße, am Zeitungskiosk, 2. April, 14.10 Uhr. Na, wenigstens sparen die mit Papier hier drüben. Ausgesprochen dünn, das neue Deutschland. Erstmal der Leitartikel. Neuerer Wesen in Limbach-Oberfrohna stand drüber. Die A hatte noch Zeit und las auf einer Parkbank. Da hatte ein Herr Mauersberger aus dem Erzgebirge das Vogtland, oder umgekehrt, war aber nicht rauszukriegen, mit einer maschinellen Häkeltechnik zum Wohle der Republik beglückt. Ideenreich wurde das Zeug Malimo getauft, das nun in Form von Bettwäsche und Handtüchern die Lebensqualität der Werktätigen hob. Arbeitersänger und Dichter mit freien, unaufhaltsam schöpferischen Kräften umrahmten im Kulturpalast des Örtchens den fälligen Budenzauber. Und zum Nationalpreis war der Held schon vorgeschlagen, wusste der Schreiber auch, verprügelte in der zweiten Hälfte den Leser mit ein paar beliebten Argumenten und versammelte hinlänglich bekannte Substantive am antifaschistischen Schutzwall. Ist ja immer dasselbe. Na? Na, ihr Herren vom Zentralorgan, denkt die A, auch keine Banner des Geistes, oder? Noch ein kleiner Abstecher ins diesseitige Feuilleton. Weiterblättern. Regennacht an der Zonengrenze stand ganz oben auf der Kulturseite und drunter die Botschaft als verkleidetes Gedicht. Herr Deiker hatte es geschrieben. Stand jedenfalls in Klammern dabei. Und dann noch der kursive Zusatz Zirkelschreibender Soldatengrenzabschnitt Römisch 3. Wenn des Nachts der Regen fällt, klopft ans Fenster Trommeltänze, stapft durchs aufgeweichte Feld unsere Streife an die Grenze. Ist genau wie die Zeitung, denkt die A. Sieht aus wie ein Gedicht, ist aber keins in Wirklichkeit. Dass kein Feind ins Land eindringt, dass die Züge sicher fahren, dass kein Attentat gelingt, dass die Werke noch nach Jahren unzerstört und herrlich stehen, schützen wir des Volkes Sache. Wenn wir durch den Regen gehen, zieht das Volk mit uns auf Wache. Die A, die die Zeitung in die Manteltasche steckt, aufsteht, in die Friedrichstraße biegt, weitergeht zum H.O. Fischladen, die vor den leeren Schaufenstern stehen bleibt, das einsame Schild liest, Öffnungszeit HO Fischspezialitäten, aber ohne weitere Angaben. Und drunter beste Verkaufsbrigade im Bezirk mit einem Ehrenkranz geschmückt. A, die denkt, mal rein und warten, was das heißt. Sich umsieht, laut räuspernd. Sieht, dass drin noch ein roter Ruhmeswimpel eindrucksvoll von den Kacheln hängt. Kollektiv des 7-Jahr-Plans, kümmerte sich aber trotzdem keiner um die Kunden. Hat jemand das Beschwerdebuch gesehen, mühte sich der weibliche Lehrling auf Anfrage von der A. Aber im Hinterzimmer zuckten die weißen Kittel nur mit den Schultern und bliesen F6-Ringer an die Decke. Kriegten angeblich gerade eine Lieferung, Bücklinge. Da nehme ich ein Kilo. Sollte aber später wiederkommen. Braucht noch ein bisschen. Na dann, erstmal unbedient wieder raus auf die Friedrichstraße. Circa in einer halben Stunde, ja? Das brauchen die Kollegen zum Auswiegen. Die A, die denkt... Na denn? Warte ich eben nur 30 Minuten. Zum Wohl des Sozialismus. Kollegen. Und weiter denkt, was mich nach Ost-Berlin zieht, ist weniger das Einladende an der DDR. Nee, eigentlich ist das eher die abstoßende Wirkung vom Westen. Play a tune. Important. If you don't like it, pause, concentrate and think of tuning your guitar anew. Oh, you notice tonight that we'll be tuning up between every single song? That's because we really care for your ears. I know you've heard that somewhere before. That's the reason why we don't play so loud. And, Schnitt. Ich hab dann, als ich zurück war in West-Berlin, mit einem von den Leuten gesprochen, den vom EFN. Die kannten ja viele von der US Army und hatten ja außerdem alles mitgekriegt an dem Abend. Waren ja dabei. Der hat gleich okay gesagt. Kriegen wir hin. Den holen wir rüber. Und dann haben die ganze Sache auch ganz schnell organisiert. Mit dem Auto und den Treffpunkt und so. Nur das Abholen, das sollte ich selber übernehmen. Weil den Amis ein Treffpunkt in der Innenstadt zu gefährlich war. Die wollten das umsteigen, ist ja klar, war. Lieber auf einer Landstraße draußen erledigen, unbeobachtet. Wenn des Nachts der Regen fällt, klopft ans Fenster Trommeltänze, stapft durchs aufgeweichte Feld unsere Streife an die Grenze. Na denn? Checkpoint Charlie, 9 o'clock a.m., 9 Uhr, wieder Dienstagmorgen. Die haben aber Ausdauer heute, die Russen. Der Sergeant, der mit den drei Polizisten über den Parkplatz geht, zurück zur Kontrollbaracke am Checkpoint. Der Sergeant, der die Fundstücke trägt, in Plastiksäcken. Panzergeräusch hört von der anderen Seite. Mensch, hör dir dit an, sagt einer der drei Polizisten. Die haben aber Ausdauer heute, die Russen. Die anderen Polizisten, die nicken, weitergehen. What about your friend? Der Sergeant, der sich umdreht, zu Jack rübersieht, mit den Schultern zuckt. Mad guy, that's all. Jack, der andere MP, der im Chevrolet sitzt, zuhört. First Fred F. Mit geschlossenen Augen die Lippen bewegt hinter der Scheibe. Second Fred F sharp or G flat. Third G. Geräusche. GIT Instruction Tape. Chapter 1, Section 1. Know the names of the notes on the first and fourth string. First string. Open string E. First Fred F. Third Fred G. Fifth Fred A. No mistakes allowed. Remember. Der Sergeant, der die Hand hebt. All right, see you guys. Sich verabschiedet von den drei deutschen Polizisten. Well, the guitar and how to play it. Okay. Thanks again for your help. The seventh Fred B. Eighth Fred C. And so on. Fourth string. Open string D. Second fret E. Third fret F. Fifth fret G. Seventh fret A. Ninth fret B. And so on. Step 1. Without the guitar, memorize the names of the notes on the first string. Step 2. Play the notes on the first string, ascending and descending in pitch and saying the names aloud. Stopp. Geräusche. Du weißt überhaupt noch nicht, wovon du redest. Schnitt. Jack, der immer noch im Chevrolet sitzt, auf dem Parkplatz am Checkpoint. Fifth string, open string D. Mit geschlossenen Augen die Lippen bewegt hinter der Frontscheibe. Second fret E, third F sagt. Den Tape-Recorder dann weiterspult. Steh auf! Steh auf und steig ein. Ja, schon dunkel. Hey, amigo! Er sagte... Hey! Go home! piep, piep, piep, piep, piep, piep. Demokratisches Zeitzeichen. Stimmt sich verwirrt gegen die abgelaufene Zeit. Piep, piep, piep, Schnitt. Schnitt und aus. Nee, das Auto, das hab ich damals noch nicht gehabt. Aber der Typ, der hatte eins, einen alten Wartburg. Mit dem wollte ich dann rausfahren am 2. April, die B1 bis nach Biesdorf zum Treffpunkt. Hat auch alles gut geklappt. Nur das Benzin war ein Problem, weil der Typ hat es tanken vergessen in der Aufregung. Und dann stand ich da mit der Karre im Dunkeln. Ich musste doch Mitternacht zurück über die Grenze sein. Och, zum Glück gab's aber hinten noch einen Ersatzkanister. Also davor, ich meine, ein paar Tage bevor die Sache steigen sollte, bin ich dann nochmal rüber nach Ost-Berlin und hab einen Treffpunkt ausgemacht mit ihm. Abends im Hotel, Stadt Berlin. Lag zentral am Alex und war gut erreichbar für mich, auch mit der S-Bahn. Schnitt. Es ist jetzt 0:10 Uhr. Kurz nach Mitternacht, Berlin-Ost, Stadt einwärts. Derselbe Chevrolet. Es ist jetzt 0:10 Uhr, der an einem Mauerstück in Lichtenberg vorbeifährt, Richtung Friedrichstraße. Der Fahrer in Uniform, der das Instruction Tape in den Rekorder schiebt. Open String D, Second Fret E, der die Lippen bewegt am Steuer. Third Fret F, der sich zurückbeugt, die Lehne zurückklappt, der hinteren Sitzbank. Get over here. Der Mann im Kofferraum, der die Stimmen von vorn jetzt lauter hört. Erst die aus dem Lautsprecher, dann die Stimme des Fahrers, der den Tape-Rekorder weiterspult. Der aus dem Kofferraum nach vorn kriecht, nach vorn auf den Sitz. GID Instruction Tape, Chapter 1, Section 7. Step 1, pre-record the following typical chord progression several times without stopping. Use the chord forms just learned. Remember, speed is not important, accuracy is. Play a tune. Important, if you don't like it, pause. Concentrate and think of tuning your guitar anew. Important. If you don't like it, pause. Was ich hörte, machte keinen Sinn. Jetzt machte es noch keinen Sinn. Mein Gehirn brauchte Abstand, bevor es verstand. Wenn es überhaupt verstand, dass Chevrolet-Stimmen zum Beispiel schwarz klingen dürfen, weil es die Umstände dieser Nacht so erfordern. Realität hatte mich nie wirklich interessiert. Hörte den Stimmen zu, wie ein Hund ihnen zuhörte. Ich war fort. Unterwegs. In der Dunkelheit, ohne mein Ziel erreicht zu haben. Das waren die Umstände. Obwohl es noch unzählige Tage brauchen würde, bis ich erkannt hatte, dass sie es erforderten. Also. Also, groß und schwarz. Das klingt köstlich für eine Stimme. Oder? Lag wohl auch an der Dunkelheit, die immer ihren Teil dazu beiträgt, besonders wenn man den Augen nicht mehr traut. Ich traute ihnen schon lange nicht mehr, aber es kann auch anders gewesen sein. So war es wohl nicht. Und mir ist Amigo nur eingefallen, weil ich das Wort von einem Umzug her kannte. Einem Mai-Umzug. 1. Mai. Das war die gleiche Mundbewegung, als würde man sagen, erstes Mal. Nur die Zunge drin krümmt sich anders in der entweichenden Atemluft und schlägt dann hart hinter der oberen Zahnreihe kurz auf. L. Erstes Mal. 1. Mai. Leise. Und wenn ich jetzt das erste Mal vom Mai spreche, hat das wohl mit der Wärme zu tun, die das Wort in der Erinnerung erzeugen soll. Ein Bild der lang erwarteten Wärme. Blüten und Frühsommer. Man glaubt eben daran, naiv, in sinnloser Sentimentalität dem eigenen Körper gegenüber. Süchtig nach rettender Wärme. Nachts oder am Boden eines Grabens an der Landstraße. Vor Kälte steif, auf dem Rücken liegend. 1. Mai. 1. Mai, kurze Hosen, Kniestrümpfe, hochgezogene Schultern, dunkel, Aber sicherlich war es anders. Kalt vielleicht. Hatte keine Erinnerung mehr. Ahnte nicht, später auf die Wärme solcher Tage angewiesen zu sein. Jedenfalls waren es drei graue Arbeiter aus der Zuckerfabrik nebenan, die ein rotes Schild hochhielten. Amigo Home. Reichsbahner hinter der weißen Schrift, in Lederhandschuhen und uniformiert, stemmten Schalmeien in die Hüften und warteten geduldig auf den Einsatz zum kleinen Trompeter. Von all unseren Kameraden war keiner so lieb und so gut. Und wenn es Amigo war, das Wort, das jetzt in einer Aprilnacht gefallen war, wurde es gehört, ohne verstanden zu werden. Es erreichte mühsam das Ohr, war fremd und machte keinen Sinn. Ich hatte es gehört, so wie es ein Hund gehört hätte. Chapter 1, Section 2. Know the names of sharped and flatted notes on the guitar. First string, second fret, F sharp, G flat. Fourth fret, G sharp, A flat. Sixth fret, A sharp, B flat. Ninth fret, C sharp, D flat. Step 1. Without the guitar, memorize the names of the sharped and flatted notes on the first string. Remember, you must eat and sleep with information until it is totally committed to memory. Stopp. Bin nicht mehr von hier bald. Geräusche. Also ehrlich gesagt, wa? Mir hat der ganze Zirkus zu lange gedauert. Och, aber schließlich hatten die Amis einen Fahrer gefunden. Das andere Problem für die war aber offensichtlich die Kontrolle bei der Einreise am Checkpoint Charlie. Weil die Kontrollen der Fahrzeuge der US-Army machte nämlich die eigene Military Police. Das war angeblich so festgelegt gewesen im Vier-Mächte-Abkommen. Und wenn die den GI, also unseren Fahrer, erwischt hätten, mit einem Ossi hinten drin, dann hätte es richtig Ärger gegeben, ich meine für einen Fahrer. Militäruntersuchung, unehrenhaft aus der Armee entlassen, Pensionsansprüche, AD und so weiter und so fort. Mit patriotischen Gefühlen war aber bei den MPs nichts zu machen. Weggeguckt haben die nur gegen Cash. Und dann musste schließlich eine Streife von denen am Checkpoint fürs Durchwinken bezahlt werden. Die A, die oh Gott denkt, aus dem Taxi am Interhotel Berlin steigt und am Arm das Fischpaket aus der Friedrichstraße. A, die den Mann treffen will und seinen Wartburg sieht vom Interhotel. Oh Gott, Durchfall. Sicherlich die vielen Bücklinge schuld. A, die ihren Unterarm auf den Bauch presst, sich nach vorn beugt und die Lokalitäten der näheren Umgebung beschreiben lässt vom Taxifahrer. Das öffentliche vorn unter den Linden hat zu und dem Konsument am Alex ist ab 6 geschlossen. Jenseits war ins Hotel, das Unklo. Erst rechts, dann links, bei den Zeitungen vorne. Die A, die an der Rolltreppe steht, Erdgeschoss. Dann sehen Sie's schon, die Serviererin, die A durchwinkt mit kreisenden Armen. Und wie gesagt, der Nase nach, ja? Klang erst wie ein Witz, war aber ernsthaft bemüht. Mensch, und voll war das hier. Drei vor jeder Tür. Die A, die sich hilfesuchend umsieht, nach der schneidigen Klofrau. Einfach anstellen, geradezu. Haben aber eine feine Bluse an. Reibt die elektrischen Handflächen übers hellblaue Dederon einer Kittelschürze. Von so was träumt unser eins nur. Was ist jetzt mit Papier? Den dicken Finger wie eine Dienstanweisung ins offene Telefonbuch der Hauptstadt gehämmert. Buchstabe H, natürlich des demokratischen Teils. 2 oder 3 Blatt? Die A, bei der allein die Vorstellung peinliche Kratzgefühle verursacht, die trotzdem nickt, in der Schlange steht. Typisch deutsch. Denkt, bei so einer Mangelwirtschaft könnte man auch getrost mal was Unpopuläres sagen, nicht nur diesen linientreuen Kitt. Und hinterm Telefonbuch die Klofrau, die noch 20 Pfennig haben will von der A, für die Angelegenheit. Ist ohne Ende waschen. Nee, das wäre dann extra. 22.30 Uhr. A, die aufsteht, die Bluse glatt streicht, vorbeigeht an den Wartenden. Dann zur Tür geht mit dem Paket unterm Arm. Die Bücklinge eingewickelt ins neue Deutschland vom Kiosk Friedrichstraße. Mensch, denkt die A, schon 22:30, lieber Himmel. Wirft eine Mark Ost auf den Metropateller. Keine Zeit mehr. Rauscht durch die Tür und quer rüber durch die Halle zum parkenden Wartburg. Ging nicht anders, tut mir leid. Die A, die sich neben den Mann auf den Fahrersitz zwängt, das Paket auf den Rücksitz legt. Sind nur Bücklinge drin, für unterwegs. Der Mann im Auto, der das Diktiergerät wieder in die Manteltasche steckt. Gut, sagt der Mann im Mantel. Gut, dass du überhaupt noch kommst. Sitze wie auf Kohlen die ganze Zeit. Die A, die sich umdreht. Ja, ist ja richtig. Rückwärts aus der Parklücke fährt, dann in die Prenzlauer nach Weißensee einbiegt. Siehste? Nicht viel los heute Nacht. Die lange Pause als Ausrufezeichen. Und außerdem sind ja auch noch über 20 Minuten alle im grünen Bereich, ja? Die A, die ihr perlendes Westlachen lacht. Komm, mach mal das Radio an. Rundfunk der DDR. Actually, I won't start like that, sorry. And again. This is GDR Radio. 3, 4. Radio GDR. And again. Ici. 3, 4. La radio de la RDR. Sorry. Rundfunk der DDR. Was ich mir gewünscht habe? Sicherlich habe ich mir gewünscht, die Stimme da vorn käme aus New York. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht hatte ich noch zu wenig Erfahrung mit Stimmen. Solche Stimmen hatte ich da, wo ich herkam, nie gehört. Zunächst habe ich mich wohl gefragt, ob so eine Stimme auch klein sein konnte und gelb. Erst später dann hat man mir ohne Grund und zufällig mitgeteilt, dass sie nicht gelb war und schon gar nicht klein. Doch was heißt das in diesem Zusammenhang schon? Später. Später. Wahrscheinlich soll es nur ausdrücken, dass ich es in Welt 2 erfuhr. Der anderen also, in die ich jetzt unterwegs war. Ja. So wird es wohl sein. In Welt 1 kannte ich keine Opernsängerin, aber sie war eine, davon ist jeder ausgegangen, damals, auch ich. Zweifellos habe ich durch sie, und nur das rechtfertigt wohl diese nachträgliche Einfügung, durch sie und sehr viel später mehr über diese Stimme vorn im Chevy erfahren, die ich nach Jahren tatsächlich in New York auf einer Hudson-Rundfahrt der Circle Line wieder treffen sollte. Ohne durch die Erwähnung der unmittelbaren Vergangenheit mehr Verwirrung als nötig zu erzeugen. Aber in ihrem Fall brauchte ich wirklich keine Beweise. Diese Frau, vielleicht fällt mir ihr Name später wieder ein, hat gesungen. Und wahrscheinlich hat sie Geld von mir verlangt, wenn ich wollte, dass sie etwas für mich singt. Das Geld habe ich ihr nach allem, was ich später zu dieser Sache gehört habe, auch gegeben. Und sie hat es genommen. Sicherlich. Obwohl ihre chronisch entzündeten Nebenhöhlen der Stimme viel an Höhe und Glanz genommen hatten. Damit mir etwas bleibt, wenn das hier vorbei ist? Ja, sicherlich. Obwohl eine solche Begründung aus heutiger Sicht vorschnell und sentimental klingen wird. Mehr oder weniger brauchte ich ihre Stimme wohl für meine neue Sammlung. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, brauchte ich eine neue. Also sammelte ich weiter. Die alten Geräusche hatte ich aus der damaligen Welt aus Platzgründen, nackt wie ich war, nicht mitnehmen können, als ich dahin kroch, wo ich hergekommen war. Play a tune. Important. If you don't like it, pause, concentrate and think of tuning your guitar anew. Chapter 12, Section 1, Reading Rhythm. Now you will learn the standard notation for rhythms as they appear on the staff. This information combined with the knowledge you already have about finding note names on the staff will allow you to read any piece of music you are likely to encounter. Remember, no mistakes allowed. Precision is essential in music reading. Den Fahrer von dem Chevrolet hat irgendwer verpfiffen. Ein paar Monate später war das. Ich kannte den nur flüchtig. Vom deutsch-amerikanischen Volksfest, glaube ich, an der McGraw-Kaserne. Hat mir aber trotzdem leid getan. Soll eine heftige Untersuchung angelaufen sein bei der US Army. Hab ich jedenfalls gehört damals. Naja, irgendwann wollten da ein paar Oberschlaue richtig Geld verdienen. Und dann hat denen natürlicherweise die Stasi in die Suppe gespuckt. Dit genau ist die Krankheit der Menschen. Können den Hals nicht vollkriegen. Und dit Ende vom Lied hieß Rien ne va plus. Nichts ging mehr. Dit wurde sozusagen aussichtslos, jemanden über den Checkpoint zu holen. Steh auf! Steh auf und steig ein. Ja, schon dunkel. Hey, amigo! Er sagte... Hey! Go home! Der Wartburg im Dunkeln am Straßenrand. Die A und der Mann, die im Graben hocken, warten. Precision, sagt die Stimme vom Tonband. Die Stimme, die sich dem Wartburg nähert, von hinten aus der Dunkelheit. Precision, no mistakes allowed. Der Chevrolet mit heruntergelassenem Seitenfenster, der langsam vorbeirollt, dann bremst. This note is held for 4 beats. Die Scheinwerfer auf der Straße. 1, 2, 3, 4. Der Fahrer in Uniform, US Army, der ein Zeichen gibt mit dem Kopf. Follow me. Dann wieder losfährt. Die A, die nickt, zum Wartburg geht, das Paket vom Rücksitz angelt, es dem Mann, der jetzt neben ihr sitzt, auf den Schoß legt. No mistakes allowed, sagt die Stimme von Band. Die Stimme, die sich jetzt wieder entfernt, statt einwärts. No mistakes allowed. Remember. Berlin Osten wieder, statt einwärts, Kilometer 18B, 1, warten am Straßenrand. Lass mich mal. Der Mann, der sich herunterbeugt. Ist kalt geworden, der Motor. Das Gaspedal mit der Hand herunterdrückt. Und jetzt starten. Der Wartburg im Dunkeln am Straßenrand, der trotzdem nicht anspringt. Die geöffnete Beifahrertür. Der Mann, der aussteigt, der denkt, es geht auch anders. Das Diktiergerät wieder in die Manteltasche steckt. Aber so geht's auch. Die Bremslichter des Chevrolets, die weit vor ihm aufleuchten, in der Kurve. A, die aussteigt, hilflos am Straßenrand steht. Der Mann, der Anlauf nimmt, dann losläuft, den Bremslichtern nach, das Paket unterm Arm. Die A, die sich wieder in den Wartburg setzt, wartet, das Schlüsselbund des Mannes nimmt, das noch am Armaturenbrett hängt, dann wieder aussteigt mit dem Schlüsselbund, den Reservekanister aus dem Kofferraum holt, Benzin nachfüllt, wieder startet. Der Motor des Wartburg, der sich durchdreht, eine Male, dann anspringt, außerdem... Außerdem trug der Fahrer ein Schiffchen auf dem Kopf, wir Maschinen. Schnitt. Außerdem... trug der Fahrer ein Schiffchen auf dem Kopf, wie mir schien. Es war zum Beispiel kein Hut und auch keine Mütze, wie sie mir sonst bei Uniformen üblicher erschienen. Ein Schiffchen der US Army mit Sicherheit. Aber ich, uneingeweiht und Laie in Dingen dieser Art, hatte keine Ahnung, was solche Schiffchen bedeuten könnten. Schlechte Disziplin und Ungehorsam hatten mich bisher in unerreichbaren Abstand zu Rangabzeichen und Militär halten können. Ganz abgesehen von meinen miserabler werdenden Augen, aber hören konnte ich dann, wie er sich entfernte, und stellte mir vor, wie der Kopf mit dem Schiffchen sich da vorn im Lichtkegel der Scheinwerfer angespannt nach links und rechts wendete. Stellte mir vor, wie sich diese Stimme, groß, schwarz und unbekannt, unter einem Schiffchen von anderen uniformierten Grenzerstimmen umzingelt gefühlt hätte, körperlich und geistig bedroht, weit weg von New York, unter diesem feindlich schwarzen Osthimmel der Randbezirke. Sprach anders, was ich spürte. Stoppschnitt. Thank you. remember. Geräusche. Sprach anders, als ich spürte. Stoppschnitt. Hey! Stellte mir vor, wie ich von der Unruhe dieses Uniformschiffchens angesteckt wurde, die nicht unbedingt seine eigene zu sein brauchte, als es sich jetzt, im Dunkeln auf Grund festsitzend, vor den Mündern der sächsischen Volksarmisten hin und her drehte, in der Dünung einer ihm unbekannten Sprache tänzelte, die dem Fahrer sicher seltsam leblos und einstudiert vorkam. Aber das waren alles Vorstellungen, die jetzt nichts mehr bewiesen oder widerlegten. Ich nahm an, es kam ihm so vor, als wäre er das erste Mal in dieser nichtssagenden, flachen Landschaft auf der für ihn gefährlichen Seite seiner Welt und wollte alle Merkmale seines Weges seinem Gedächtnis einprägen. Oder als wäre er nach langer Abwesenheit noch einmal zurückgekommen in diese Ebene, die keine eigentlichen Merkmale aufzuweisen hatte, um das Wort Amigo auszuspucken in dieser Aprilnacht. Hey, Amigo! Er sagte hey. Sicher hatte er voraussehen können, dass er infolge bestimmter Umstände wieder einmal hier vorbeikommen sollte. Eines Tages würde er vielleicht auf die eigene Orientierung, das Geräusch einer zurückgelassenen Spur, angewiesen sein. Man konnte nie wissen, welche Umstände oder wann, wie dem auch sei. Ich war nun endgültig fort, das war klar, und deshalb fehlte auch jeder Grund, dorthin zurückzukehren, wo ich herkam. Dann entfernten sich seine Schritte für einen Augenblick, und ich hatte Mühe, der Versuchung zu widerstehen, ihm ins Licht der Scheinwerfer zu folgen, mich neben ihm am Rande der Straße aufzustellen und wie er in die Nacht zu pissen, nur um weniger allein zu sein. G-Punkt, I-Punkt. GIT Instruction Tape, Chapter 12, Section 2, Time Signature. The following note is a whole note and is held for 4 beats. A half note is held for 2 beats. A half rest shows that there are 2 beats of silence. When a dot follows a note, it adds a half of the note value to the note. Remember, no mistakes allowed. Precision is essential in music reading. Four beats, two beats, silence. No mistakes allowed. Remember. 0:25, der Chevrolet. Der Chevrolet, der in die Friedrichstraße einbiegt, Richtung Checkpoint Charlie. Der Fahrer des Chevrolet, der sich umdreht, der das Geräusch eines russischen Panzers hört, der den Mann im Rückspiegel sieht, der hinter ihm sitzt, leise in ein Diktiergerät spricht. Der Mann, der die Drehung des Schiffchens auf dem Kopf des Fahrers bemerkt, vor der Frontscheibe. Ohrenbetäubendes Panzergeräusch. Vorsicht, denkt der Mann, der auf den Panzer zeigt. Schnitt. Vorsicht. Der Mann, der auf den Panzer zeigt, der die dunkle Friedrichstraße überquert, in voller Fahrt aus der Seitenstraße. Das Geräusch der Reifen, der bremsende Chevrolet. Schnitt. Eins, zwei, drei, vier. One, two, three. One, two, three. Eins, zwei, drei. So weiter. Eins, zwei. Lass uns dir zum Guten drei. You are entering the American sector, das Schild, auf der anderen Seite des Checkpoints. Der Mann, der sich wieder aufrichtet im Chevrolet, das Blut sieht, das aus seiner Nase auf die Uniformjacke tropft. Das Blut und das zerbrochene Diktiergerät am Boden. Die MPs, die Posten auf der anderen Seite mit Ferngläsern, die Panzergeräusch hören. Die sehen, wie der Chevy losfährt, durch den Checkpoint kurft, durch die Panzersperren. Die MPs drüben im amerikanischen Sektor, die korrekt vor der weißen Markierung stehen bleiben, durchs Fernglas sehen. Die das schwitzende Gesicht des Fahrers im Chevrolet, das Blut im Gesicht des Mannes auf dem Rücksitz sehen. Die MPs, die das Auto einfach durchwinken, ohne Kontrolle. Dann zur Militärbaracke gehen, die Liste herausholen. Military Cars, US Army, 2nd and 3rd of April. Die Autonummer des Chevrolets eintragen. Checked at 12:30. Schnitt und aus. Und jetzt gute Unterhaltung. wieso? Ich stehe da jetzt direkt davor. Also ich hoffe, ihr seid jetzt so weit da draußen, was? Rotlicht? Ja, klar, ich lachte da auf euer Rotlicht, klar. Hopp, hopp, hopp. Wie war das jetzt? Scheiße. Scheiße, ich hab vergessen, was ich sagen sollte. Ja, klar, der Brief. Ich wollte doch den Brief von seinem Vater an die Partei vorlesen. Okay, alles nochmal, ja? Ja, alles nochmal, okay. Ich fang nochmal von vorne an, ja? Derselbe, der ins andere Dunkel kriecht. Kopf auf Knien. Dann kriechend auf allen Vieren, träumend. Einer Begegnung entgegenkriecht? Möglich. Lang erwartete Begegnung, vielleicht. Eine tote Ratte, das wäre Gesellschaft. Eine Ratte oder eine lebendige Fliege, die den eben noch kriechenden, dann träumenden, dann für tot hält. Irrtümlich, vielleicht. Ich fang noch mal von vorne an, ja? Play a tune. 1, 2, 3, 4. Also, ja? Passt auf. Important. If you don't like it, pause, concentrate and think of tuning your guitar anew. An die Betriebsparteiorganisation, den Verrat an unserem Arbeiter- und Bauernstaat, den mein Sohn durch seine Republikflucht begangen hat, verurteile ich auf das Schärfste. Habt ihr mich jetzt genau in der Mitte? Erstens, wenn er überhaupt etwas verlangt, verlangt er sehnlich danach, weniger als nichts zu fühlen. Und zweitens, ein dunkler Ort bitte, ohne Form und Ausdehnung. 2b, Lage unklar. Wieder nichts, aber zumindest unergiebig. Drittens, kein Atem und wenn schon, dann der eigene. Pause. Okay, also. Ich kann hier an dieser Stelle nochmals versichern, dass weder ich noch ein Angehöriger von meiner Familie von diesem schändlichen Vorhaben in irgendeiner Form Kenntnis hatte und alle Familienangehörigen mit mir gemeinsam sich von dieser verbrecherischen Tat distanzieren. Gib mal einen Zollstock. Ich will das jetzt nachmessen. Pause. Ja, eine Pause kann man vielleicht erfinden. Die eigene Nichtigkeit lindern. Pause. Wie soll ich das hier zu Ende machen, wenn ihr mir keinerlei Informationen gebt, ob ich in der Mitte stehe? Von euch da draußen, ja, typisch. Nee, nicht so in etwa, genau, ich will genau in der Mitte stehen. Also, es ist für mich unfassbar, dass ein Mensch, der durch unsere in den 25 Jahren des Bestehens unserer Republik geschaffenen Bildungseinrichtungen und so weiter... Knie, Hand und fällt. Hört er das Fallen? Knie, Hand... solch einen Schritt durchgeführt und dabei nicht nur unsere große Familie, die DDR, sondern auch seine eigene Familie, die ihm bei seinem ganzen Werdegang alle Unterstützung gegeben hat, im Stich gelassen hat. Das Summen am Ohr weckt den Träumenden, macht ihn zum Hörer. Aha, ein Rauschen mit dem Rücken zum Meer. Und unendlich schwach, rauscht, wenn er die Augen schließt, dunkel, wenn er sie öffnet. Lidschlag auf Lidschlag. Die Veränderung des Dunkels durch ein erträumtes Licht, unendlich schwach. 1, 2, 3, 4 und fällt. Wieder. Aber noch schwächer. Dann von vorn, von null. Ami Go Home von Klaus Buhlert. Mit Stefan Wilkening und Astrid Meierfeld. Ton und Technik Hans Scheck, Susanne Herzig. Regieassistenz Christiane Klenz. Regie Klaus Buhlert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2000. Redaktion Herbert Kapfer.